Die Weltöffentlichkeit schätzt die unbesiegbare Partei der Arbeit Koreas hoch. Der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens und der Vertreter der belgischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea sagten, die unbesiegbare Macht der PDAK, die als Stab der Revolution ihrer Mission und Rolle voll aufgerecht werde, sei losgelöst von Verdiensten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il undenkbar. Die Massenmedien der Welt, wie die indonesische Internetzeitung Rumol, betonten, die PDAK sei die einzige Partei in der Welt, die mit den Volksmassen ein in sich vollendetes Ganzes bilde. Die Prominenten der Parteien und Organisationen der Welt, wie der Generalsekretär des Setka der KP der Tschechoslowakei, hoben hervor, die PDAK mit dem verehrten Genossen Kim Jong-un an der Spitze erziele große Erfolge im Kampf für die weitere Glorifizierung der Verdienste der Führer der älteren Generationen um den Aufbau der Partei, die Verteidigung des Sozialismus und die Verwirklichung des Friedens und der Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Der Direktor des russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus-Instituts sprach, die PDAK habe der Welt ein Beispiel für den Aufbau einer revolutionären Partei gegeben, die die Idee und Sache des Führers bis zum Letzten durchsetze. Der Sekretär für internationale Beziehungen der KP des Volkes Spaniens bemerkte, das aktive Studium der heiligen Kampfgeschichte der PDAK sei eine notwendige Forderung für die konsequente Wahrung der sozialistischen Prinzipien in der gegenwärtigen Welt.